Hallo zu einem neuen Intensivabend. Guten Abend alle zusammen. Guten Abend am Livestream. Ich begrüße jeden Einzelnen ganz besonders. Jeden Einzelnen ganz besonders. Weißt du, ich habe mir mal aufgeschrieben, ich habe mal geguckt, was heißt eigentlich intensiv? Ich habe das mal gegoogelt, das heißt ganz viel. Aber unter anderem heißt es, auf etwas konzentriert sein. Und da dachte ich, das passt richtig. Wir konzentrieren uns heute Abend auf Jesus Christus, auf Gott, auf den Vater, auf seine Gegenwart, auf seine Herrlichkeit. Und wenn wir uns alles andere lassen wir draußen. Damit haben wir jetzt überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und das erwarten und das für uns in Anspruch nehmen, dann ist es da. Er ist da. Seine Gegenwart ist da. Seine Herrlichkeit ist da. Und wir werden erleben, wie der Raum sich füllt bei diesem Menü, was jetzt vor uns liegt. Weißt du, und das ist ein Menü, das steigert sich nicht. Jeder einzelne Gang ist gleich stark. Der erste Gang ist Lobpreis. Gewaltig, stark, mächtiger Lobpreis. Das steigert sich nicht. Und der Lobpreis ist nicht die Vorsuppe irgendwie. Es ist die Gegenwart Gottes. Sie bringen uns die Gegenwart Gottes. In ihnen ist der Heilige Geist. Und so ist jedes einzelne Teil dieses Menüs ist echt vorbereitet von Gott. Und da gehen wir jetzt rein. Und wir starten mit diesem mit dieser mächtigen Vorspeise, die ein Hauptgericht ist, mit dem Lobpreis. In Jesu Namen. Amen. Ja, und wie Marion gesagt hat, wir schauen einfach wirklich auf Jesus. Er ist das Zentrum. In ihm ist wirklich alles. Alles ist uns geschenkt worden durch Jesus. Und deshalb schauen wir weg von allem anderen, was war oder vielleicht noch ist. Und wir schauen wirklich auf Jesus, auf ihn allein. Wenn ich dich anschau, in deiner Herrlichkeit, in deine Augen seh, du voll Liebe strahlst, dann nimmt die Freude in mir überhand und sie fließt auf unser Land. Wenn ich dich anschau, in deiner Herrlichkeit, in deine Augen seh, du voll Liebe strahlst, dann nimmt die Freude in mir überhand und sie fließt. Fließt durch unser Land. Ja, lasst uns tanzen, lasst uns feiern. Retter und Befreier, Glück im Überfluss, alles Gute kommt von ihm. Für immer freu ich mich in ihm. Alles Gute kommt von ihm. Für immer freu ich mich in zu lösen, ja, zu ein Feuer. Oh, Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Wir erleuchten die Welt. Ja. Oh, Vater, wir danken dir für deine Kraft der Liebe, die stärker ist als alles, die sogar stärker ist als der Tod und die den Feind besiegt hat. Herr, wir preisen heute Abend deinen Sieg. Halleluja. Deinen Sieg am Kreuz von Golgatha, den keiner zurücknehmen kann, den keiner schmälern kann. Halleluja, Herr, du hast gesiegt am Kreuz und wir preisen dich und wir feiern dich heute Abend. Halleluja. Und Herr, vor dir beugt sich jedes Knie im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und jede Zunge bekennt, dass du der Herr bist. Oh, Halleluja, du bist der Herr, du bist der Herr, du bist der Herr, kein anderer Gott, kein anderer Name als der Name Jesus. Halleluja. Oh, wir danken dir. Halleluja. Danke für die Kraft deiner Erlösung. Wir danken dir für die Kraft deines Kreuzes. Halleluja, mit der du dir alle Dinge untertan gemacht hast. Halleluja. Und danke, Herr, dass du uns in diese Erlösung reingenommen hast und dass auch uns alle Dinge untertan sind. Halleluja. Wir danken dir. Oh, für Regierungsautorität, die du uns gegeben hast. Halleluja. Oh, danke, Herr, dass wir der Kopf sind und nicht der Schwanz. Oh, Halleluja. Gott sagt es dir heute, du bist nicht der Schwanz, sondern du bist der Kopf. Halleluja. Der Schwanz ist zertreten. Jesus hat dem Feind, ja, die Ferse zertreten. Halleluja. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Oh, ich danke dir, Herr. Oh, Halleluja, das vibriert. Danke, Herr. Danke, Herr, für deinen Sieg. Danke, dass wir feststehen auf deinem Sieg. Und dass wir uns nicht fürchten, egal wie der Feind schreit oder was er an Agenten hat. Aber ich danke dir, dass ein Überrest da ist. Halleluja. Der sich nicht blenden lässt von den Attacken der Finsternis, sondern der feststeht. Halleluja. Und er sein Gott verkündigt. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Und in Josua 1,9 heißt es, habe ich dir nicht geboten. Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Gott sagt es heute zu jedem, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Das ist ein Gebot. Gott hat es uns geboten, uns nicht erschrecken zu lassen von dem, was vielleicht fliegt oder was wir sehen in der Welt. Halleluja, was vielleicht im persönlichen Leben da ist. Sondern er hat gesagt, habe ich dir nicht geboten. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, weil ich der Sieger bin, weil ich schon überwunden habe, weil ich auf dem Thron sitze und regiere und du mit mir. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du uns zugesagt hast, dass du mit uns bist. Bis zum Ende aller Tage, Herr, bis du wiederkommst, bis wir entrückt werden. Du bist mit uns, du bist in uns, du bist um uns herum, du gehst vor uns her, du bist unsere Nachhut. Halleluja. Danke, Herr, dass du überall bist. Oh, danke, dass wir nicht verlassen sind. Oh, danke, Herr. Halleluja. Sondern, dass wir mit dir auf dem Thron sitzen und regieren. Halleluja. Und dass der Feind schon besiegt ist. Er hat schon verloren. Er hat schon verloren. Wir müssen es ihm nur mal sagen, weil er scheint es zu vergessen. Er scheint an chronischer Demenz zu leiden. Deshalb muss man ihm das immer mal wieder sagen, dass er besiegt ist und dass wir uns nicht mit irgendwelchen Einschüchterungen von ihm zufrieden geben, sondern der Geist der Liebe und der Geist des Glaubens ist in uns. 2. Timotheus 1,7 heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben oder der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist ist in uns. Wir lassen uns nicht einschüchtern, auch wenn er brüllt. Aber er brüllt nur. Er ist gar kein Löwe. Der echte Löwe ist der Löwe von Juda. Und der brüllt. Und er brüllt in dir. Wow, von dem beugt sich alles. Halleluja, Herr, wir preisen nicht den Löwen von Juda. wir preisen dich, den Herrn, aller Herren, wir preisen dich, dass du gesiegt hast und dass du gebrüllt hast und dass du auch heute brüllst, Halleluja, durch jeden Einzelnen von uns und dass dir keiner das Wasser reichen kann. Herr, und wer es wagt, sich mit dir anzulegen, der hat eine schlechte Zeit. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, aber wer mit dir geht und wer unter dich geht, der hat die beste Zeit seines Lebens. Ah, Schaka, Gott baut seine starke Armee auf in dieser Zeit, die nicht zurückweicht. Heißt in Hebräer 13, wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir weichen nicht zurück. Gott sagt heute Abend zu dir, du weichst nicht zurück. Du nimmst deinen Stand ein. Wir nehmen als Leib Christi und hier Glory Life, wir nehmen unseren Stand ein. Wir lassen uns nicht zurückdrängen. Wir lassen uns nicht die Regierungsautorität nehmen, die er uns gegeben hat. Wir lassen nicht zu, dass unser Land überschwemmt wird mit antichristlichen Dingen, sondern wir stehen für die Freiheit, Halleluja, des Evangeliums, für die Freiheit der Kinder Gottes. Denn er hat uns zur Freiheit befreit. Halleluja! Und er hat uns frei gemacht. Frei gemacht. Frei gemacht. Herr, wir danken dir, dass wir freie sind. Halleluja! Nicht mehr Gebundene, nicht mehr Sklaven, sondern Freie. Schaka, Freie. Freie. Freie Söhne Gottes, die ihm dienen. Voller Auslieferung, voller hundertprozentiger Auslieferung. Weißt du, dem Löwen von Juda kannst du dich vollkommen ausliefern, weil er ist dein Schutz, er ist deine Sicherheit, er ist deine Rettung, er ist der, Halleluja, der durch dich alles macht, was es jetzt auf dieser Erde zu tun gibt. Halleluja, und er hat dich erwählt, in dieser Zeit, dieser wirklich besten Zeit, die wir je hatten, dabei zu sein, in seiner Armee zu sein. Halleluja! Das Banner hochzuhalten. Halleluja! Jesus ist Herr, kein anderer. Nichts anderes, sondern er ist der Herr. Und vor seinem Namen beugt sich alles. Halleluja! Oh Vater, ich danke dir. Danke, Jesus, dass du aufstehst in deiner Gemeinde, in deinem Leib, in jedem einzelnen Sohn. Oh, ich danke dir, Vater. Halleluja, dass kein Sohn sich mehr irgendwas gefallen lässt von der anderen Seite, sondern klar benennt, das erlaube ich und das erlaube ich nicht. Also Gott sagt es dir heute, was erlaubst du eigentlich noch? Was erlaubst du dem Feind eigentlich noch? Erlaub es ihm nicht mehr. Erlaub es ihm nicht mehr. Halleluja, er hat kein Recht, die Söhne und Töchter anzugreifen. Er hat kein Recht, in unserem Land die Herrschaft an sich zu reißen und das Christentum versuchen wegzudrängen. Er hat kein Recht. Aber ich sage dir, wenn er ein Volk findet, das nicht Ja und Amen zu allem sagt, was der Feind macht, dann hat er verspielt. Dann hat er verspielt. Halleluja. Und du bist so einer, der nicht Ja und Amen zu dem sagt, was der Teufel sagt, sondern der Ja und Amen zu dem sagt, was Gott gemacht hat und was er tut in dieser Zeit. Halleluja. Oh, Rashaka, Baba, Bambo, Rambo, Shaka, Lambo. There's a spirit of war here, of victory. Wir haben den Sieg, Halleluja, das musst du immer wissen. Wir haben den Sieg, wir müssen nur drauf stehen bleiben und dürfen uns nicht von dieser Position wegbringen lassen, sondern wir haben den Sieg. Sag mal, ich habe den Sieg. Halleluja, und ich stehe fest auf dem Sieg, den Christus mir gegeben hat. Halleluja, du stehst fest auf diesem Sieg. Halleluja, wir danken dir. Oh, Halleluja, und jetzt bitte ich dich, schau einfach nochmal auf ihn, schau auf ihn. Und es heißt, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas, oh, um es weiterzugeben, zur Auferbauung des Leibes. Und ich glaube, das sind Dinge, die er hat, die er sprechen möchte, die er sagen möchte zu uns, zu jedem Einzelnen hier am Livestream, wo er Heilung wirken möchte, wo er Befreiung wirken möchte, wo er prophetisch einfach sprechen möchte. Halleluja, und ich setze wirklich den prophetischen Geist frei in unserer Mitte, in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Herr, oh, danke Herr, komm noch stärker. Danke Herr, danke Jesus für deinen prophetischen Geist. Und ich setze das Reden Gottes frei. Danke Herr, weil wir sind deine Schafe und deine Schafe hören deine Stimme. Halleluja. Oh, danke Herr. Danke Herr, wir beten dich an, wir beten dich an. Wir beten dich an, den König der Könige und den Herrn aller Herren. Halleluja, dem alles gehört, in dem alle Fülle ist. Oh, danke, zu dem alles hingeschaffen worden ist, der vor allem war und immer sein wird. Halleluja, danke, Jesus. Oh, danke, und der stark ist. Oh, danke, Herr, preisen dich. Hua! Wuhu! Wuhu! Oh, er ruft sein Siegesjubel aus über dir. Juhu! Juhu! Juhu! Juhu! Juhu! Wuhu! Wuhu! Halleluja! Und ich bitte dich jetzt nach vorne zu kommen. Was er dir gesagt hat, denk nicht, ach, das bin nur ich, sondern was er dir jetzt gezeigt hat, das glaube ich, dass er das für uns hat. Und deshalb bitte ich dich, auch wenn du noch nie vorne warst, trau dich mal. Trau dich mal, sei kühn und mutig, weil der Löwe lebt in dir. Halleluja, komm nach vorne und nimm dir ein Mikro und teile uns mit, was du empfangen hast, was Gott tun möchte. Halleluja, wo er sprechen möchte und wo er in Leben hineinsprechen möchte, wo er Heilung wirken möchte, Befreiung. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Preisen dich, Herr. Komm nach vorne, nimm dir hier ein sauberes Mikrofon. Halleluja, und teil uns mit, was Gott zu dir gesprochen hat, was du siehst. Wo er jemanden oder uns alle mit segnen möchte. Danke, Jesus. Preisen dich, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, Sieger von Golgatha. Danke, Herr. Preisen dich, Jesus. Also das betrifft mehrere. Also ich habe einfach mehrere gesehen und die auf einen Durchbruch warten und es teilweise immer selber versuchen. Und ich hatte so ein Bild, dass du einfach den Heiligen Geist einladen sollst. Also es gibt da, ich habe es nicht auf eine spezifische Ding gesehen, sondern einfach wirklich, du wartest schon länger auf einen Durchbruch und versuchst es auch immer selber und es klappt einfach nicht. Und ich habe einfach, wie gesagt, so ein Bild gesehen, du sollst einfach, lad den Heiligen Geist in die Situation ein. Und der Heilige Geist ist wie bei einer Rakete, ne? Wenn sie zündet, das ist so der Zünder, der Heilige Geist, ne? Und die Rakete wird aufsteigen, der Durchbruch wird da sein, du wirst so die Atmosphäre durchbrechen, die Erdatmosphäre durchbrechen und du wirst einfach in diesem schwerelosen Raum sein, da wo alles leicht ist, und das ist die Herrlichkeit Gottes und in der ist alles leicht. Aber der Punkt ist einfach, lad den Heiligen Geist in diese Situation ein, mach es nicht alleine, sondern lass es einen Heiligen Geist machen, lad ihn wirklich in diese Situation ein und er wird der Zünder sein und du wirst steigen. Halleluja. Machst du das? Lädst den Heiligen Geist ein, er ist der Durchbrecher aller Durchbrecher und der gibt dir den Durchbruch. Halleluja. Halleluja. Komm nach vorne, teil uns mit, was du gesehen hast oder gehört hast oder geschmeckt hast. Ja, ich muss mich jetzt ziemlich überwinden, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ganz am Anfang vom Lobpreis, wie es um Feuer ging, jedenfalls habe ich mitten in Baden-Württemberg ein wunderschönes Feuer gesehen, also richtig lebendiges, brennendes Feuer. Und ja, also eigentlich ein Feuer der Liebe und der Reinigung, ein göttliches Feuer. Und plötzlich sehe ich, wie sämtliche Wahlzettel in dem Feuer verbrennen. Es ist der Punkt, warum ich mich überwinden muss. Ich will nicht politisch missverstanden werden. Denn es war an sich schön. Alle Zettel waren da in dem Feuer. Aber mir kam dann Psalm 2. So, warum toben die Heiden und so weiter und warum halten die Könige Rat miteinander gegen den Gesalbten? Mein, so schlimm war es jetzt eigentlich nicht in der Bedeutung, sondern mehr. Er lässt uns wählen. Gott lässt uns die demokratischen Spielchen. Er lässt uns die Freude. Er lässt uns da unten nur Politik spielen. Aber regieren tut er. Amen. Amen. Halleluja. Wer hatte noch was? Komm nach vorne, trau dich. Gib es uns weiter. Segne uns. Sei ein Segen. Ja, das passt jetzt ganz gut zu dem Vorhergegangenen. Ich hatte einfach, dass seine Liebe stärker ist. Egal, was in deinem Leben ist, egal, was kommt, egal, was draußen ist in der Welt, seine Liebe ist stärker. Du kannst dir sicher sein, du bist bewahrt, behütet und beschützt und eingehüllt in seine Liebe. Und nichts und niemand kann dir schaden. Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Und in diese Liebe darfst du dich fallen lassen. Hemmungslos fallen lassen. Halt nichts zurück. Lass dich reinfallen mit deinem ganzen Sein. Amen. Halleluja, wir lassen uns reinfallen in seine Liebe und er übernimmt uns. Halleluja, danke Vater. Ja, ich hatte das Wort, Licht begrenzt die Dunkelheit. Ja, Licht ist heller und kräftiger. Also ich habe was gerochen und dann dachte ich, nee, also das kommt bestimmt durch die Lüftung. Und dann habe ich eine Weile gewartet und dann, das stank richtig, das war richtig ekliger Geruch, aber ich konnte es gar nicht definieren, was es war. Und dann plötzlich wusste ich, Gott verbrennt manchmal Dinge an uns. Mach dir gar nichts draus. Ich weiß nicht, wen es gerade betrifft. Manchmal sieht es so aus, was macht er jetzt gerade mit mir? Aber er brennt einfach Dinge ab und danach ist es besser, danach ist es frisch, danach kann wirklich er wachsen. Halleluja, danke Herr, verbranntes Fleisch, riecht gut. Halleluja, und danach kommt der Wohlgeruch Gottes. Wenn das, dieser eklige Geruch weg ist, kommt der Wohlgeruch Gottes und das Fleisch ist weg. Halleluja, und der Geist übernimmt. Da ist noch eine Person, die noch was hatte. Halleluja. Halleluja. Und wenn es nur ein bisschen war, manchmal ist es so, Gott gibt dir nur ein kleines bisschen und dann, genau, kommt, wenn du, während du sprichst, das Weitere. Ich hatte immer wieder das Wort, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Also ich hatte einfach, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und weil wir ja in diesem Königreich leben, wenn wir in dieser Gerechtigkeit, in diesem Frieden Gottes, in diese Freude durch den Alltag gehen, durch unser Leben gehen, ja, in diese ganze negative Atmosphäre, in diesem Frieden und mit dieser Freude gehen, ja, dann bringen wir wirklich das Reich Gottes, das Königreich Gottes in die Welt, unter die Menschen. Ich bin der letzten gefahren im Außendienst und habe ich in Eningen war das, glaube ich, einen Wegweiser gesehen. Da steht drauf Licht- und Kraftweg. Und dann habe ich gedacht, ja genau, das ist, wenn wir einfach vorwärts gehen, dann ist das immer bei uns. Also diese Licht und, das, und Kraft, also echt gigantisch. Gibt's. Ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, wie du machst dir halt Gedanken wegen einer Erkrankung und denkst dir, ja, irgendwie manifestiert sich die Heilung nicht. Der ist an Krebs gestorben, der ist an Krebs gestorben, der hat Probleme mit irgendeiner Krankheit, die glauben doch auch und ach irgendwie, nee, aber die Wahrheit ist, Jesus hat durch seinen Sieg am Kreuz, durch die Auferstehung, jede Krankheit besiegt. Egal wie die Krankheit heißt, egal wie das Problem heißt oder wie groß es sich aufbläst, es ist besiegt. Stell dich drauf, vertraue Gott und du wirst es sehen, dass sich das manifestiert. Und wenn du in Sprachen betest, in dem Moment, überwinde dich, wie du die Entscheidung triffst. Ich mache mir jetzt eine Tasse Tee, treff die Entscheidung, ich rede, ich bete jetzt in Sprachen. Amen. Sehr gut. Mhm. Halleluja. Ich hatte auch noch einen Eindruck, und zwar, dass jemand da ist mit Aufstoßen, der mit Aufstoßenproblemen hat und Verdauungsproblemen. Also einfach Verdauungsprobleme hat, wenn man aufstoßen muss. Ist das jemand hier? Okay, kommt ihr nach vorne. Vater, in den Namen Jesus befehle ich jetzt, sehr, sehr ganz locker, genau, ganz entspannt, Halleluja, befehle ich jetzt in dem Namen Jesus diese Verdauungsprobleme zu weichen von dir, in dem Namen Jesus. Ich sage, jede Macht auch von Angst verlässt dich in Jesu Namen. Ich spreche jetzt Frieden in deinen Magen-Darm-Trakt, in dem Namen Jesus. Ich sage jetzt Ruhe in deinen Magen-Darm-Trakt, eine komplett perfekte Verdauung jetzt. In dem Namen Jesus, kein Aufstoßen mehr, nichts mehr, sondern Frieden und Ruhe in den gesamten Verdauungstrakt, in dem Namen von Jesus. Halleluja. Amen und Amen. Amen. Jetzt in dem Namen Jesus. Jede Unverträglichkeit weicht in Jesu Namen. Ich sage, dass du verträgst diese Sachen, die du essen möchtest, in Jesu Christi Namen. Und alles andere verlässt dich in Jesu Namen. Verlässt dich komplett raus. Auch ich sage, alles, was war, auch die letzten Wochen, Monate und dich gequält hat, das geht jetzt, ruf vergessen darüber aus, in Jesu Namen. Sei frei und los. Und ich sage, ein neuer Tag ist da. Und der ganze Magen-Darm-Trakt jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes. Und ich sage, du beugst dich unter Jesus. Halleluja. In Jesu Namen. Und ich rufe den Sieg Gottes aus über deinem gesamten Magen-Darm-Trakt jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut, ja, du bist gut. Halleluja. Gott ist gut. Er heilt, er befreit, er rettet. Er macht stark. Halleluja. Und zwar jeden Einzelnen. Und er liebt uns. Halleluja. Und jetzt hören wir das Wort Gottes. Mächtig. Weiter von unserem Christian. Halleluja. Gebt ihm mal einen Applaus. Halleluja. Wusstest du, dass du aus Gott geboren bist? Wusstest du, dass du aus einem unvergänglichen und nicht aus einem vergänglichen Samen geboren bist? Wusstest du, dass du die Natur Gottes in dir hast? Und das ist gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Und da möchte ich heute einfach nochmal einen Impuls setzen, weil ab und zu habe ich den Eindruck, vergessen wir das im Alltag, was wir eigentlich sind und wer wir eigentlich sind. Die Natur Gottes haben wir. Gott lebt in uns durch den Heiligen Geist. Das ist fantastisch, das ist wirklich fantastisch. Und damit dadurch, dass wir die Natur Gottes haben, haben wir auch in unserem Geist die Eigenschaften Gottes, aber auch die Möglichkeiten Gottes. Im Wort steht zum Beispiel, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist es. Das ist nicht, weil wir so toll sind oder irgendwas ganz Besonderes gemacht haben. Doch, du hast Jesus angenommen, das war fantastisch. Aber sonst hast du eigentlich dazu nicht viel beigetragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn du denkst, du warst jetzt vielleicht ganz toll in der Vergangenheit, muss ich dich heute Abend enttäuschen. Du hast nicht so viel jetzt dazu beigetragen. Es war ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, weil es Jesus für dich getan hat. Er hat alles für dich getragen, alle Sünden und alles. Und durch ihn, weil du ihn angenommen hast als deinen Herrn, bist du zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Das heißt aber auch, du darfst jederzeit zu Gott. Das heißt aber auch, du musst es dir nicht mehr verdienen. Und ab und zu habe ich noch so den Eindruck, dass wir uns immer wieder was verdienen wollen, um irgendwie besser dazustehen bei Gott. Aber auch da muss ich dich heute Abend enttäuschen, das wird nichts. Das wird nichts. Aber ich kann dich auch wieder vollkommen hochheben und dich auch motivieren. Du bist so hoch, es geht einfach nicht mehr höher bei Gott. Es geht einfach nicht mehr höher. Also du brauchst dir gar nichts mehr verdienen vor Gott. Und du kannst dir auch gar nichts verdienen bei Gott, weil es höher nicht mehr geht. Weil es Jesus einfach auf die höchste Messlatte gesetzt hat und da bist du reingekommen. Also es geht nicht mehr höher. Verstehst du? Das heißt jetzt nicht, dass du nichts mehr für Gott tun brauchst oder gar nichts mehr tun sollst. Und ich kann ja eh alles tun und machen und lassen, wie ich will. Das heißt auch nicht, weil dann ist auch irgendwie was falsch gelaufen. Dann stimmt irgendwas nicht ganz. Also ich bin jetzt hier auch nicht um Predigt, weil ich jetzt muss. Ich mache auch den Dienst hier, was ich sonst für Dienste mache, mache ich nicht, weil ich muss oder weil ich mich beweisen will oder weil dann irgendjemand sagt, boah, du bist aber toll. Das habe ich im Job, das reicht mir da schon. Das brauche ich nicht hier. Also ich mache das hier wirklich alles freiwillig. Danke. Nein. Versteht mich nicht falsch. Ich mache das hier nicht irgendwie, sondern weil es Gott in mich reingelegt hat. Nein, ich mache, weil ich denke, das ist genau das, was Gott jetzt möchte. Das ist das, wo ich sage, wow, Gott hat mir so viel Liebe entgegengebracht durch Jesus. Gott hat mir so viel gegeben und er hat mir das Wollen jetzt irgendwo ins Herz gelegt. Ich möchte einfach predigen, ich möchte die Dienste tun. Ich mache es nicht, weil ich jetzt irgendwas sein möchte, sondern ich mache das einfach, weil es in meinem Herzen ist. Und das Coole daran ist, wenn du das tust, was in deinem Herzen ist, was Gott dir reingelegt hat, macht dich das dann noch mehr glücklicher. Also da können 20.000 Leute zu dir sagen, es ist super toll, was du machst. Ich sag dir ganz ehrlich, es hat nicht so viel Wert, als wenn das in dein Herz drin ist und Gott zu dir sagt, wow, cool. Und wenn du auf dem Weg gehst, was Gott für dich vorbereitet hat, dann ist es das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Und das ist das Wichtige dran, dieses Fundament dahinter, dieses offene Herz gegenüber Gott, diese Beziehung mit Gott, das zu leben, zu wissen, wer du bist in ihm. Wir hatten jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Du bist aber noch viel, viel mehr. Du bist gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Auch das gehört dir. Du bist vollkommen gemacht. Auch das steht drin. Du bist sündlos. Auch das steht drin. Ja, wie kann denn das jetzt sein? Ne? Du weißt ja gar nicht, was ich heute alles gemacht habe. Ja, aber in deinem Geist bist du sündlos. Das Einzige, was noch ein bisschen nachziehen sollte bei uns, auch bei mir, ist die Seele. Ne? Die Seele. Wir müssen uns da noch trainieren. Wir dürfen wachsen. Wir dürfen, umso mehr wir die Herrlichkeit sehen, umso mehr wachsen wir da rein, werden immer ähnlicher Jesus und desto weniger sündigst du. Aber trotzdem in deinem Geist ist dir alles, also dir ist alles vergeben, jede Schuld und alles. Und das heißt auch, Jesus ist für alles gestorben. Das heißt, du sagst, okay, Vater, es tut mir leid und es geht weiter. Ne? Es geht weiter. Das ist, na, dieses menschliche Leben hier noch, vom Physikalischen her ist noch da und wir erneuern unsere Seele immer mehr und mehr und mehr und mehr und werden Jesus dadurch immer ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher. Heißt aber nicht, dass du nicht in deinem Geist schon vollkommen wärst. Dein Geist ist wiedergeboren. Der Heilige Geist lebt in dir. Da kann sich nichts mehr aufhalten. Du bist heilig. Du bist wirklich heilig. Na, überall, wenn man das im Alten Testament sieht, Gott war zum Beispiel auf dem Berg Sinai. Ne? Man sagt zu diesem Berg, er wäre heilig. Ja, weil der Berg so toll ist, weil er so hoch ist, weil er so klein ist, weil er so breit ist. Nein, weil Gott da war, weil Gott, ja, in diesem Augenblick, wo Gott da war, ist er heilig. Warum? Weil Gottes Gegenwart heilig ist. Wer lebt in dir? Der Heilige Geist, Gott. Also bist du heilig. Du bist heilig, weil überall, wo die Gegenwart Gottes ist, ist Heiligkeit. Also bist du heilig, das sagt das Wort. Das sagt das Wort. Das Wort sagt auch, du kannst eigentlich gar nicht mehr krank sein. Warum? Weil du hast die Natur Gottes. Gott kann nicht krank sein, sagt auch das Wort. Es ist das eine, zu sagen, es ist super, durch Jesus Wunden bin ich geheilt worden. Ja, aber es geht noch einen Schritt weiter. Durch die Natur Gottes kann ich gar nicht mehr krank sein. Das ist der nächste Schritt, das ist das nächste Level. Versteht ihr? Das ist das Leben, was Gott eigentlich uns vorbereitet hat. Das ist das Leben in Jesus. Christsein ist keine Religion. Christsein ist das Leben Gottes hier auf dieser Welt durch uns. Das ist Christsein, das ist was Lebendiges, das ist nichts Totes, das ist nichts, was irgendwo steht, sondern es ist Kraft, es ist Leben, es hat Substanz, es hat wirklich Substanz. Und Gott möchte nicht, dass wir links und rechts hergeschubst werden, mal hoch, mal runter, mal tief, mal was auch immer, links rum und rechts rum, sondern Gott hat uns eigentlich dazu hierher gesetzt, so zu sein wie Jesus. Und zwar im Leben zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. Im Leben der Kopf zu sein und nicht der Schwanz zu sein. Das heißt nicht, dass du jetzt voll ho, ho, ho und jeden wegschubst durchs Leben. Das heißt es nicht. Ne? Im Leben herrschen durch Gott heißt durch Liebe auch herrschen. Ne? Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und aber Gott möchte, dass wir wirklich im Leben herrschen. Und zwar über wen? Über die bösen Mächte. Gott will, dass du ein Licht bist. Du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz dieser Welt. Ne? Wenn das Salz nicht mehr salzig ist, was ist dann? Dann kannst du es vergessen. Wenn das Licht nicht mehr scheint, dann kannst du es vergessen. Du und ich sind aber da, um das Licht zu sein. Und wie sind wir das Licht? Indem wir das annehmen, was das Wort Gottes auch sagt. Indem wir das glauben, was das Wort Gottes sagt und es auch verkündigen. Weil wenn du es nicht tust, wenn du es nicht glaubst, was das Wort Gottes sagt, wenn du es nicht verkündigst, dann ist es wie wenn du den Scheffel über das Licht stülpst und es sieht keiner mehr. Und das wollen wir nicht. Sag mal, das will ich nicht. Das will ich nicht. Sondern wir wollen scheinen, oder? Wir wollen doch in der Welt wirklich ein Licht sein, vorwärts gehen und auch herrschen. Wisst ihr, in Römer 5, Vers 17, da heißt es, durch Jesus Christus werden jetzt die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir sind da, um zu herrschen. Wenn Umstände kommen, wenn Herausforderungen kommen, heißt das nicht, ich bin der Schwanz und ziehe mich irgendwie zurück und laufe dem Ganzen hinterher, sondern es heißt, ich bin der Kopf und sage, so geht's nicht mehr weiter. So geht's nicht weiter. Nein. Sag mal nein. Nein. So nicht. So nicht. Also wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus. Was uns wirklich gegeben wurde, was Gott eigentlich von uns möchte. Gott will nicht, dass wir kleinlaut irgendwo dastehen und kein Licht mehr sind. Wisst ihr, was soll die Welt denn machen, wenn sie kein Licht mehr hat? Was soll die Welt denn machen, wenn kein Salz mehr da ist? Das ist alles fad, das ist alles geschmacklos, es ist Dunkelheit, es ist Finsternis, es ist Traurigkeit da. Deswegen sind aber wir hier, wie Jesus auf der Welt war, ne, sind auch wir. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ne? Wir sind jetzt an seiner Stadt hier. Es ist unsere Aufgabe, sich auch nicht um unseren kleinen Kreis zu kümmern, ich, sondern auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, so nicht. Nein, so nicht. Und wenn es meinem Bruder oder meiner Schwester schlecht geht, dann gehe ich ins Gebet und sage, so nicht, im Namen Jesus, ich danke dir, Vater, dass es dieser Person gut geht, ich segne sie über allen Maßen und Teufel, du weichst jetzt von ihr, so nicht. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir rausgehen, dann verkünden wir das auch. Lasst uns mal zum Schluss noch kurz aufstehen. Sprechen wir mal nach. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes, geboren aus Gott. Ich bin kein Verlierer, sondern ich bin Sieger. Ich bin mehr als ein Überwinder. Jesus hat's überwunden. Und somit lebe ich im Sieg. Im Sieg über Krankheit, Sieg über jeden Mangel, Sieg über allem Bösen. Denn er hat mir die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes. Und Jesus ist mein Herr. Amen. Genau. Ich habe heute so eine Stelle aus, passt auch ein bisschen zu dem, was der Christian gesagt hat, aus Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du es finden. Ich glaube, viele fokussieren so immer dann darauf, so, ja, ich muss ja mein Leben verlieren. Ich muss es aufgeben, es ist ein Opfer und so. Und ich meine, das ist es auch manchmal. Ich meine, du hast es dann manchmal, die Seele will ja irgendwie an dem allen festhalten und dann musst du manchmal sagen, okay, ich gebe das jetzt hin. Aber weißt du, er sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Weißt du, du gewinnst was. Weißt du, das ist nicht so, dann so ein Opfer, das solltest du nicht drauf fokussieren. Du solltest sagen, ja, dann gewinne ich es ja. Dann gewinne ich es ja. Und das ist wirklich so, wenn du dein Leben einfach wirklich ihm hingibst, dann kann er es verwenden und kann viel mehr draus machen. Dann gewinnst du am Ende. Du merkst es auch, wenn du in die Welt schaust, so die Leute, die wirklich an ihrem Leben festhalten und die wirklich da, wo das einfach zum Götzen wird, die verlieren das alles. Das geht vielleicht ein paar Jahre gut, vielleicht auch ein bisschen länger, aber meistens so gegen Ende siehst du, die haben alles verloren, weißt du? Und deswegen, weißt du, wenn du alles aufgibst, wenn du alles ihm gibst, dann wirst du alles gewinnen, weißt du? Darfst da nicht so sehen, so, ja, Gott ist nicht so der Spielverderber, weißt du, Gott ist nicht der kommt so, ja, jetzt habe ich dir dieses Leben gegeben und du könntest jetzt richtig Spaß haben, aber hier 15 Regeln, damit der Spaß halt doch nicht überhand nimmt oder so. Nein, weißt du, was Gott sagt ist, hey, Gott sagt, ich will, dass du das Beste hast. Gott sagt, ich will, dass du das Beste, dass du das Volle rausholen kannst. Und dafür sagt er, hey, dafür musst du halt auch, musst du dein eigenes Ich aufgeben und musst es mir übergeben, musst es mir hingeben und dann kann ich das meiste draus machen. Genau, und wirklich in allen Bereichen kannst du da Gottes abgeben. Weißt du, egal was es ist, wenn es dein Geld ist, wenn du merkst, oh, da habe ich Gott nicht so viel gegeben, habe ich noch nicht Gott abgegeben, dann gib's ihm hin, weißt du? Traust du dich einfach mal, gib einfach mal so Bereiche ab, wo du weißt, das weiß jeder für sich selber, wo du weißt, okay, da halte ich noch zu viel fest, gib es einfach mal ab. Und kannst ja auch ein bisschen ausprobieren, mal ein bisschen gucken, ob du dann, ob dann das Wasser trägt. Aber meistens, weißt du, es trägt halt, weißt du, und irgendwann vertraust du irgendwann, bis du dann sagst, okay, ich bin ja eh gestorben, weißt du, das ist ja eh vorbei, deswegen, aber du merkst dann irgendwann, weißt du, er hält halt auch sein Wort, weißt du, deswegen, genau, und ja, einfach erwarte das einfach auch, weißt du, erwarte einfach, dass Gott in deinem Leben dann aktiv wird, genau, und das ist auch mit deinen Talenten, weißt du, oder mit dem, was du kannst oder was du denkst, dass du kannst, weißt du, da ist es auch so, dass Gott in dem stark wird, wenn du es einfach loslässt, wenn du einfach es ihm hingibst, weißt du. Es ist, schreibt Paulus in 2. Korinther, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das klingt jetzt eigentlich wie ein Widerspruch. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ja Widerspruch. Aber weißt du, das heißt, wenn ich in meinem eigenen Schwach bin, dann ist Gott in mir stark. Dann kann er das verwenden. Weißt du, Gott will uns ja benutzen. Und weißt du, wenn du so denkst, ja, ich kann das alles selber, dann kann Gott da ja nicht kann der Gott ja nicht mitwirken. Und ja, ich meine, gerade dieses, ja, wenn ich schwach bin, bin ich stark, da oder denken dann manche, ja, okay, es ist, oder es gibt ja dann auch, in der Bibel steht, glaube ich, auch irgendwo, dass ich glaube, in der Bergpredigt sagt Jesus, ja, selig sind die, die halt schwach sind oder so, aber, weißt du, weil Gott in ihnen stark ist, und dann könntest du denken, ja, okay, wenn ich jetzt halt viel kann, dann bin ich halt, habe ich halt die A-Karte gezogen oder so. Nein, es ist ja, eigentlich sind wir ja alle schwach, weißt du, es ist ja nicht so, dass Jesus, es gibt halt ein paar, die sind schwach und die haben halt, weil die kann ich benutzen. Nein, nein, weißt du, es ist, dass du erkennst, dass du schwach bist. Weißt du, Paulus war zur damaligen Zeit wahrscheinlich einer der intelligentesten Leute überhaupt, war einer, der von Stand war, der hatte ja auch römisches Bürgerrecht, weißt du, der war nicht nach dem Weltlichen eigentlich, würde man sagen, der war schon jemand. Aber der hat erkannt, hey, ich kann aus mir nichts. Weißt du, wenn du das erkennst, wenn du weißt, weil es ist bei jedem so, wenn du weißt, ich kann aus mir nichts, dann kann Gott dich benutzen und dann kannst du erst wirklich, kann erst wirklich was Starkes vorkommen, weil wir sind ja alle irgendwo schwach, weißt du, siehst du auch in der Welt, dann gerade die Großen oder Starken oder die sich so stark geben, weißt du, wenn es dann drauf ankommt, dann merkst du meistens, da ist gar nicht so viel dahinter. Das habe ich, fällt mir gerade ein, das habe ich mal gelesen, gab es im Bürgerkrieg, war das so, in Amerika gab es immer so einen Bürgerkrieg und als Lincoln hat dann so seine Generäle befehligt, die dann für ihn da im Einsatz waren. Und da gab es an der einen Front gab es immer so einen General und der war Studium, gebildet, schlau und sah gut aus und alles Mögliche, war beliebt und so. Und dann hat er gesagt, ja, super Typ, komm, der kann sich ja da einiges leisten. Und dann war der da an der Front. Und dann lief nichts. Und da hat er immer zurückgemeldet, ja, der Feind und die sind so große Zahlen und oh. Hat einfach ewig nicht funktioniert. Dann hatte er ewig Ärger und irgendwann konnte er von einem anderen General von wo abziehen und den einsetzen. Und der war jetzt nicht, ich glaube, das war sogar ein Trinker oder der war jetzt nicht so, dass der viel konnte, aber der hat halt nicht, der hat halt einfach, weißt du, hat es einfach gemacht. Und weißt du, es ist, weißt du, Gott kann dich benutzen, wenn du einfach dich ihm hingibst, wenn du einfach nicht sagst, okay, ich weiß alles und ich muss es alles aus meiner Kraft können, sondern wenn du es ihm einfach hingibst. Genau. Und in Jesaja heißt es dann, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Ich denke, die Stelle kennt jeder, aber weißt du, Gott will was Neues tun. Das habe ich immer, also ich fand auch, Georg hat ja auch gesagt, dass wir nicht sagen sollen, ja, das kommt irgendwann nach Corona oder, ja, und es ist wirklich so, weißt du, Gott will jetzt was Neues tun, weißt du. Das Problem mit in Zukunft ist immer, dass die Zukunft immer in der Zukunft ist. Weißt du, die Zukunft ist nie im Jetzt, deswegen, weißt du, du musst irgendwann musst du dich halt hinstellen und sagen, okay, das ist jetzt, weil es steht auch nirgendwo, weißt du, wenn wir in die Bibel schauen und uns anschauen, was die Bibel sagt, dass wir in Christus sind, weißt du, das heißt nicht, das werden wir morgen in Christus sein, also das ist so ein Update, das wird über Nacht installiert und dann bist du es, nein, das ist jetzt, weißt du, wir sind jetzt in Christus und dann spricht auch nichts dagegen, dass jetzt genau das passieren sollte, dass jetzt das, was in der Apostelgeschichte geschehen ist und sogar noch mehr passieren sollte und nicht nur durch irgendwen, sondern durch dich. Genau, deswegen, weißt du, und Gott will dieses Neue tun. Weißt du, Er hat da einen Plan, weißt du, und es ist auch nicht so, dass Gott so souverän im Himmel wartet und dann auf die Zeit guckt und dann, ja, jetzt ist dann mal Zeit und dann drückt er so einen Schalter und dann geht's los, weißt du, eigentlich sitzt, glaub Gott im Himmel und sagt, ja, wann fangen sie denn endlich an, weißt du, so, er wartet auf uns, weil, weißt du, Gott will ja die Welt einnehmen für sein Reich, weißt du, Gott will nicht, dass einer noch in die Hölle gehen muss, weil irgendwie sein Werk nicht umgesetzt wird, weißt du, das, Gott wartet nur auf uns und du kannst es einfach ergreifen und das machst du einfach, indem du weißt, hey, ich kann nichts aus meiner Kraft tun, ich gebe alles ihm hin und dann benutzt Gott deine Fähigkeiten wirklich für sein Reich. Genau, ich habe jetzt noch, die Stelle hatte ich noch. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gemeinde entstanden. Das ist Römer 11, Vers 5. Und da heißt ein Rest, also die dann mit Gott gehen und ein Rest nach Auswahl der, Gnade entstanden. Also Auswahl der Gnade, was ist das? Habe ich mich so gefragt. Ja, ist die Gnade dann so, dass sie so zufällig sagt, okay, den Christian, die Manuela, den nicht? Nein, was heißt das, die Auswahl der Gnade? Das ist nicht, glaube nicht, dass die Gnade irgendwie zufällig aussucht, sondern sie nimmt halt diejenigen, die verfügbar sind. Weißt du, diejenigen, die sagen, hey, ich vertraue auf die Gnade. Weil diejenigen, die sagen, ich vertraue auf das, was ich kann, die kann Gott halt nicht benutzen, sorry. Aber weißt du, wenn du sagst, hey, aus Gnade bin ich gerecht gemacht, aus Gnade habe ich das alles empfangen und du das ergreifst, dann kann er dich benutzen. Dann bist du zu diesem Rest, den Gott wirklich verwenden kann, mit dem Gott wirklich sein Werk hier auf der Erde umsetzen kann. Und ich glaube, da ist auch wirklich, weißt du, fokussier dich darauf, weißt du, ich meine, das habe ich jetzt auch gemerkt, mir jetzt ja auch, ich meine, du musst ja manchmal auch Nachrichten lesen, damit du weißt, was gerade, ob du gerade jetzt mit Maske oder ohne Maske oder, aber weißt du, das kann dann manchmal auch überwältigend sein, dann denkst du, ja, was ist jetzt richtig und was ist jetzt auf dem Plan Gottes und wenn du dann hier, jetzt musstest du wählen, ja, was ist Gott, und weißt du, das ist gut, das dir alles anzugucken, aber weißt du, ich merke das, manchmal, wenn ich dann ins Gebet gehe und dann auch wirklich Gott frage, ja, wie siehst du jetzt genau die Situation? Und dann sagt Gott, hey, ich bin ganz woanders. Weißt du, ich bin in einer ganz anderen Ebene unterwegs, weißt du? Und gibt es aus der Mathematik ein cooles Beispiel. Da gibt es, wenn du, man hat ja die normalen Zahlen, die man so kennt, die reellen Zahlen, Kommazahlen, Brüche, alles Zeug. Und man kann dann, irgendwann kommt man an so eine Gleichung, die man nicht lösen kann, wo man Wurzel aus negativen Zahlen ziehen muss. Und was man dann halt macht, man führt einfach neue Zahlen ein. Man sagt einfach, okay, es gibt jetzt diese neuen Zahlen, wir definieren dafür eine Lösung. Und was dann passiert, wenn jetzt fragst du dich, aber du hast ja diesen, kennt ja jeder diesen Zahlenstrahl, wo die ganzen Zahlen sind, dann fragst du dich ja, wo tun wir die neuen Zahlen jetzt hin? Geht ja nicht, ist ja alles schon voll. Was du einfach machst, ist, du machst eine zweite Dimension auf. Und dann entsteht eine ganz neue Ebene von neuen Zahlen. Und weißt du, so ist es im Geistlichen auch. Weißt du, du hast hier im Irdischen hast du diese eindimensionale Ebene, wo einfach all das ist. Und du kannst dich da ewig aufhalten und die neue Verordnung und was der macht. Und oder du kannst einfach sagen, hey, ich gehe in den Geist. Und dann geht eine ganz neue Ebene auf und ganz neue Dimensionen und ganz neue Möglichkeiten. Und das Interessante an diesen neuen Zahlen ist, das macht man nicht nur aus Spaß, sondern weil man merkt dann, wenn wir diese Zahlen verwenden, dann werden die ganzen Berechnungen viel leichter. Dann kann man sowas, weißt du, wo du drei Seiten rechnest, kannst du dann halt in drei Zeilen auf einmal rechnen. Das heißt, weißt du, wenn du in den Geist gehst, dann wird es auch einfach einfacher. Dann wird es einfacher. Und deswegen, weißt du, vertrau einfach auf seine Gnade und trachte auch wirklich das, was er tut, schau auf das, was er jetzt an Neuem tut. Und dann wird es einfach, Genau. Amen. Halleluja. Das Problem mit der Zukunft ist, dass sie immer in der Zukunft bleibt. Es gefällt mir. Das Problem mit der Vergangenheit ist, dass sie schon vorbei ist und dass du daran nichts mehr ändern kannst. Amen. Also was bleibt noch übrig? Übrig bleibt nur noch die Gegenwart. Halleluja. Ich liebe es, weil in der Gegenwart lässt sich leben. Ne? Du brauchst nicht irgendwie jammern, was früher war oder wie auch immer. Und du brauchst aber auch nicht träumen und abgespaced sein für die Zukunft oder so, sondern in der Gegenwart lässt sich einfach leben. Du kannst heute leben. Jesus hat uns ein Leben gegeben, um heute zu leben. Halleluja. Und ich sag dir, man sagt doch oft, dass Glaube ist immer in der Gegenwart. Amen. Du glaubst immer in der Gegenwart. Du kannst nicht natürlich kannst du für deine Zukunft glauben oder so. Und dank Herrlichkeitszeitmaschinen können wir auch Sachen zurücksetzen und zurücknehmen. Amen. Aber wenn es zum täglichen Leben kommt, wenn es zu den Verheißungen Gottes kommt oder wenn es einfach ums Leben im Glauben geht, dann ist es immer in der Gegenwart. Und Pastor Georg hat es mal gesagt über die Verheißungen, dass es ist wichtig, glaube ich, irgendwie so, dass wir, wenn es zu den Verheißungen kommt, dass wir verstehen müssen, dass alles schon vorbereitet ist. Amen. Irgendwie so. Dass alles schon vorbereitet ist für uns. Amen. Zum Beispiel jetzt mit Heilung oder mit Errettung. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns gestorben. Es ist vorbereitet. Gott hat in seinem Wort Verheißungen gegeben, die für uns vorbereitet sind. Und der Glaube bringt diese Verheißungen in Wirklichkeit, in Existenz oder lässt sie manifestieren. Der Glaube, und deshalb funktioniert es nicht, wenn man in der Vergangenheit rumwühlt, und deshalb funktioniert es auch nicht, wenn man auf die Zukunft hofft, weil die Zukunft bleibt in der Zukunft. Amen. Aber wenn es zu den Verheißungen Gottes kommt, dann müssen wir verstehen, wenn wir die lesen, dass es Verheißungen sind, die gegeben sind und die Ja und Amen sind, die in Jesus Christus Ja und Amen sind. So heißt es in 1. Korinther. In Jesus Christus sind die Verheißungen Ja und Amen. Das heißt, da wurden sie beschlossen, durch Jesus Christus wurden sie beschlossen und festgelegt. Und jetzt liegt es nur noch an uns, diese Verheißungen zu ergreifen. Amen. Halleluja. Da gibt es, ist mir mal so stark aufgefallen in der Geschichte vom Lazarus. Da kommt Jesus und trifft die Schwester vom Lazarus und sie sagt zu ihm, in Johannes 11 kannst du es lesen, Moment, in Johannes 11 ab 32 oder so, jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht. Auf jeden Fall, genau, 32. Und da kommt die Schwester vom Lazarus und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist dieses Jammern in der Vergangenheit. Ach Herr, wenn du hier früher hier gewesen wärst, wenn du doch das und das getan hättest. Ach, wenn es bei mir doch nicht so wäre, dann wäre ich heute nicht hier und dann hätte ich das und das und wäre mir das nicht passiert. Weißt du, das führt überhaupt nirgends hin. Und Jesus sagt dir, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du nur glaubst, dass ich der Sohn Gottes bin, dann weißt du eigentlich, dass dein Bruder gleich leben wird. Amen. Weil der Glaube sagt nämlich, yes, heute, er wird heute leben. Und Jesus sagt ihr, dass er auferstehen wird. Und sie sagt, ja Herr, ich weiß, dass er am Tag der Auferstehung auferstehen wird. Das ist die Zukunft. Ja. Das war aber nicht, was Jesus ihr damit sagen wollte, sondern er wollte sagen, dein Bruder wird leben. Und wenn Jesus gesagt hat, dein Bruder wird leben, dann wird er leben. Dann wird er heute leben. Dann, wo Jesus es gesagt hat. Er hat gesagt, er wird leben. Dann brauchst du nicht auf den Himmel oder so zu warten. Da werden wir sowieso leben. Im Himmel wird er sowieso leben. Halleluja, Halleluja. Und im Himmel werden wir auch alle gesund sein. Im Himmel werden wir auch reich sein und auf Straßen von Gold laufen. Es geht hier ums Jetzt. Es geht um heute. Es geht darum, heute ein Leben zu führen. Halleluja. Es geht darum, heute die Verheißungen Gottes zu nehmen. Weil Jesus hat gesagt, er hat uns ein Leben gegeben und ein Leben in Fülle. Er hat ein Leben für uns vorbereitet, dass einfach voll ist, dass aus seiner Fülle heraus ist, dass von ihm ist, ein göttliches Leben. Christian hat es vorher gesagt, es ist ein Leben, es ist Gottes Leben hier auf der Erde. Halleluja. Also es ist nicht die Zukunft wie im Himmel, sondern es ist die Gegenwart, der Himmel hier. Amen. Halleluja. Halleluja. Und Gott ist da ganz, ganz, ganz konkret oder ganz, wir können ihm da glauben und richtig einfach am Wort nehmen. Wir können ihn wirklich beim Wort nehmen. Es heißt, dass sein Wort geht aus und es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausführen, wozu es gesandt wurde. Und es heißt auch, dass Blumen verwelken und das Gras geht kaputt und was auch immer. Aber das Wort Gottes wird stehen in Ewigkeit. Halleluja. Das Wort Gottes ist, ich sag's immer so, es gibt da einfach zwei Regeln. Die erste Regel ist, das Wort Gottes hat immer recht und funktioniert immer. Die Regel Nummer zwei ist, wenn es mal so aussieht, als würde es nicht funktionieren, tritt Regel Nummer eins wieder in Kraft. Amen. Das heißt, du kommst wieder an den Punkt zurück, wo du einfach das nehmen musst und das für bare Münze nehmen musst und sagen musst, doch, das Wort funktioniert. Auch wenn alles irgendwie anders aussieht, auch wenn Gedanken der Angst dagegen sprechen, auch wenn dein Banker dagegen spricht, auch wenn alles in der Welt dagegen spricht, selbst wenn Symptome und selbst wenn es sich ganz anders anfühlt, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und wir können darauf bauen. Wir können darauf vertrauen. Halleluja. Und Gott ehrt sein Wort. Und Gott hält sein Wort. Das heißt, er ist kein Mensch, dass er lügen würde. Er kann nicht einmal lügen. Das ist nicht seine Natur. Gott kann nicht lügen. Halleluja. Deshalb können wir uns da festklammern. Und ich meine, an was kann man sich noch klammern, wenn nicht die Bibel? Du kannst dich weder auf Politik verlassen, noch auf was auch immer. Was auch immer. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Halleluja. Aber diese Reiche der Welt werden erschüttert. Vor unseren Augen passiert es. Die werden erschüttert. Aber wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Halleluja. Und wir können fest vertrauen. Wir können fest darauf bauen. Halleluja. Gott ist so gut. Und wie gesagt, wir können ihn echt beim Wort nehmen. In der gleichen Geschichte, auch hier in Johannes 11, da sagt Jesus vorher noch zu den Jüngern, er sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und mir ist mal so aufgefallen, dass die Jünger, die verstehen ja immer wieder mal nicht so, was Jesus wirklich meint und so Sachen. Weißt du, und dann kommen sie zu ihm und sagen, ach Herr, wenn er schläft, dann wird er ja wieder gesund. Dann wird er aufstehen und ist wieder gesund, wenn er wach ist. Und Jesus meint aber, er ist gestorben. Und er geht wortwörtlich hin, Jesus sagt, er ist gestorben und ich gehe hin, ihn aufzuerwecken. Er ist nicht eingeschlafen und macht sein und kuriert sein Schnupfen aus oder so. Und Jesus weckt ihn auch noch aus diesem Schlaf, wo er sich eigentlich auskurieren soll. Nein, er ist tot. Und Jesus sagt, ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Weißt du wie? Deshalb, wenn Gott etwas verheißen hat, dann ist es nicht irgendeine komische Sache und wir können uns darunter eigentlich gar nichts vorstellen oder so. Nein, es sind echte Dinge. Wenn er gesagt hat, dass wir durch seine Wunden geheilt sind, dann sind wir geheilt. Dann ist unser Körper geheilt. Das gilt nicht nur für unsere Seele. Amen. Oder wenn es heißt, dass er für uns arm wurde, damit wir reich werden, dann geht es sowieso im Kontext, geht es um Finanzen. Da geht es um Finanzen, um materielle Dinge. Die Verheißung für die geistlich Armen ist eine andere in der Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Das ist die Verheißung für die geistlich Armen. Aber die andere Verheißung aus dem Korintherbrief, dass er wurde arm, damit wir reich werden können, das ist keine Verheißung für die geistlich Armen, sondern da geht es um materielle Dinge. Und so wie die Jünger das hier nicht verstanden haben, die dachten, ah ja, Jesus, der schläft und dann wird er wieder. Nein, Jesus meint es wirklich so. Er meint wirklich, er ist tot und ich wecke ihn auf. Halleluja. Und wenn er gesagt hat, dass er dich geheilt hat, dann hat er dich wirklich geheilt. Amen. Wenn er gesagt hat, dass er, 5. Mose 8, 18 heißt es, er gibt dir die Kraft, Reichtum zu erwerben, dann ist das nicht irgendeine abgespacede Sache über, ja, ich meine, wie kannst du es dir vorstellen, in der Seele irgendwie Reichtum erwerben oder so. Nein, es ist echte Sache. Es ist was Reales, anfassbar, fahrbar, fliegbar. Amen. Tragbar. Halleluja. Halleluja. Es ist keine komische Sache. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und ein Leben in Fülle. Halleluja. Und Religion und so will es immer drehen auf entweder die Zukunft im Himmel oder irgendwie geistlich gesehen und komisch gesehen. Halleluja. Nein. Sondern Gott ist real. Er ist real. Das Wort, das er verheißen hat, da er ist auch fähig und er ist willig, es zu tun. Und in den meisten Fällen sage ich dir, er hat es schon getan, weil es sowieso im Erlösungswerk drin ist. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich mag immer wieder, wie der Geist himmlische Sitzung moderiert. Es ist, als ob wir uns abgesprochen hätten. Danke, Herr Jesus. Gott ist real. Aber der Geist will heute eigentlich auf die Frage von Christian eingehen. Und ich glaube, auch Joshua und wieder Martin haben das genau angesprochen. Nämlich, warum vergessen wir ab und zu, wer wir sind? Das ist die Frage, die ich immer wieder gehört habe, als ich da gesessen bin. Warum? Und da hat mir der Geist gesagt, die Lehre. Die Lehre ist das Problem. Und ich möchte mit einem kleinen Experiment anfangen und eine Frage stellen, wenn ich euch jetzt fragt, welche Farbe hat dieses Blatt? Was würdet ihr sagen? Welche Farbe? Weiß. Und warum sagt ihr eigentlich, dass es weiß? Ist das Blatt Papier eigentlich weiß? Oder sagt ihr das, weil die Betreuung, die Kinderbetreuung oder was weiß ich, die Lehrerin, euch das mal beigebracht hat? Ist wirklich das Blatt weiß? Nee, die Antwort kommt doch nicht von innen, sondern von außen. Also es gibt ein Wissen, das wir angenommen haben. Und dieses Wissen hat uns beeinflusst. Und deswegen ist es uns schwierig, jetzt nach der Lehre Christi zu wandeln. Deswegen hat er immer betont, die Lehre. Irgendwas stimmt nicht mit der Lehre. Wenn ich jetzt reden kann, das habe ich meiner deutschen Lehrerin zu verdanken. Wenn ich schreiben kann, dann habe ich auch das meiner Lehrerin zu verdanken. Ich habe irgendwie ein Wissen empfangen. Und dieses Wissen hat mein Weltanschauungen irgendwie gerammt, geframed. Und jetzt muss dieses Wissen irgendwie geändert, zumindest die Grundlage. Und das hat auch der Christian gesagt. Erneuerung des Sinnes. Das ist eigentlich nicht die Wahrheit. Es gibt eine soziale Wahrheit. Es gibt auch viele relative Wahrheit. Was hier wahr ist in Deutschland, wenn man eine Frau sieht, diese Frau ist schön. Aber in Afrika würde man Nein sagen. Weil da die Schönheit, Verständnis anders ist. Wenn man sagen würde, der ist klug. Aber in Afrika würde man sagen, nee, wir messen nicht die Klugheit so. Wir messen das anders. Der Geist wird jemandem heute helfen. Ich hoffe, du bist der. Du bist den, der mir helfen möchte. Was ist die Grundlage? Was ist das Wissen, auf das du dich immer wieder beziehst? Das ist die wesentliche Frage. Das ist die wesentliche Frage. Und er sagt im Römerbrief durch den Apostel Paulus, Vers 1, ich ermutige euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was wir eigentlich hier machen, sagt immer der Pastor Georg, auch die Pastorin Irina, das ist die Türrüstung. Aber der eigentliche Gottesdienst ist, dass du dein Leib darbringst, sodass er verändert, wie du siehst, wie du hörst, wie du wandelst. Dein Leib darbringen, sodass er dich nochmal erzieht. Das ist die Aufgabe. Und da sagt er im Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch, und das hast du erwähnt, Christian, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Eigentlich un ist ein Binderwort, so habe ich das, als ich noch die deutsche Sprache gelernt habe. Also du musst die beiden Versen zusammenlesen, sonst verlierst du den Kontext und dann die Botschaft, der Inhalt. Ja, durch die Erneuerung meines Sinnes. Mein Gebet ist heute eigentlich das Gebet von Paulus, als er in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 19, da sagt er, ich bete, dass die Augen eures Verständnisses erleuchtet wird. Man sieht nicht mit den Augen, man sieht mit den Gedanken. Das ist, was ich euch am Anfang meiner Predigt gezeigt habe. Ihr habt nicht gesehen, weil die Augen es gesagt haben. Ihr habt gesehen, was das Wissen, das ihr angenommen habt, es gesagt. Und ich möchte mit jemandem heute beten. Und es gibt dieses Lied, das auch kommt. Belehre mich, oh Herr, denn du bist mein Gott. Belehre mich, oh Herr, belehre mich, oh Herr, ja, belehre mich, oh Herr, denn du bist mein Gott. Belehre mich, ja, belehre mich, belehre mich, belehre mich, Vater, belehre mich, belehre mich. Danke, Herr Jesus. Ihr seid gesegnet. Und ich wollte noch Pastor Georg und Irina noch bedanken. Ich bin eigentlich zusammengebrochen hier gekommen. Und ich bin gekommen, an eure Füßen zu lehnen. Und ich bin dankbar, dass ich lehnen darf. Danke an alle für eure Liebe. Danke. Amen. Halleluja. Wie stark. So ein starker Abend. Weißt du, es sind die Gnadengaben, die hier einfach offenbar werden, damit wir alle begnadigt werden. Damit wir begnadigt werden, damit wir herauskristallisiert werden. Damit wir hervorkommen, damit sein Leib sichtbar wird. Damit die Söhne Gottes sichtbar werden, wonach die ganze Schöpfung sich sehnt. Gnadengaben. Und wie es in Epheser 4,13 steht, bis wir alle zur vollen Mannesreife gelangen, und so die Fülle des Christus in ihrem ganzen Ausmaß erreichen. Also bis wir zu dem Maß Christi herangereift sind. Jesus Christus ist das Maß, das eigentliche Maß, das Maß der Liebe, das Maß der Dinge, das Maß Gottes, die ganze Fülle der Gottheit. Und es ist wichtig, jetzt in dieser Zeit zu wissen, wer wir sind, genau, was wir haben, auf was wir stehen. Weißt du, wir sind gefordert, auf beiden Beinen zu stehen. Weißt du und ich zu stehen, selbst zu stehen. Weißt du, eigenhändig zu stehen, auf den Füßen einfach zu stehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es rüberbringen soll. Es ist unabhängig von Menschen und total abhängig von Gott. So sollen wir stehen. Das ist das beste Bild. Unabhängig von Menschen und total abhängig von Gott. Und er hat mir am Sonntag vor 2 Wochen ein Bild gezeigt. Darf ich das mit euch teilen? Es war Sonntagmorgens im Bad und da sagt mir Gott, oder ich hatte es einfach so gehabt, hört auf mit Fang den Hut und Mensch, ärgere dich nicht spielen. Und ich denke mir so, okay. Und dann sage ich, ja, und jetzt? Und dann höre ich. Und dann höre ich, spiel Schach. Und dann sage ich, das kann ich nicht. Und dann sagt Gott mir ganz klar, aber ich. Und dann gehe ich zum Gottesdienst und es hat mich irgendwie so beschäftigt. Und nach dem Vorgebet frage ich Pastor Gerhard, kennst du die Regeln von Schach? Und er sagt mir so, ja, da kämpfen zwei Königreiche miteinander. Und ich, aha, okay, ja. Und dann war die Predigt und alles wunderbar. Und zu Hause nachmittags sage ich, Gott, du willst mir doch was sagen mit diesem Schachspiel, mit diesen zwei Königreichen. Gib mir doch, was das bedeuten soll. Und dann sehe ich ganz schnell die Hand meines Vaters, meines irdischen Vaters. Der war vom Krieg schwer verletzt und hatte den linken Arm hier ab und hatte also nur noch eine Hand. Und der spielte gern mit seinen Freunden Schach. Und dann hat er so einen Spieler, so eine Spielfigur, Bauern heißen die, glaube ich, die Kleinen, einen Weißen und einen Schwarzen in seine Hand genommen, hat die so gemischt und hat seinem Gegner hingehalten und hat gesagt, Weiß zieht und gewinnt. Und dann konnte derjenige wählen, hier oder hier. Und das ist mir so klar geworden. Und ich, aha, aha, zwei Königreiche spielen gegeneinander. Und zwar Weiß gegen Schwarz, Licht gegen Finsternis. Zwei Königreiche, das ist die Realität. Und mein Vater im Himmel hat mir gesagt, du hast gewählt Licht, Weiß und er zieht und gewinnt. Das war so eine Offenbarung für mich und ich wusste, hey, Gott ist auf meiner Seite und ich bin auf seiner Seite. Und ich glaubte wirklich, dass das für uns alle ist. Wir sollen einfach erwachsen werden und die Spielchen der Kindheit hinter uns lassen und uns nicht mehr ärgern einander und die Beine stellen und verdrängen und hinauswürfeln und sonstige Sachen und dann noch Fang den Hut spielen, hintereinander herrennen, uns irgendetwas überstülpen, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Erkenntnisse, irgendwas überstellen und sagen, hey, hier, ich bin es, ich weiß es, ich habe es. Nein, dieses Kindliche gilt es jetzt, indem wir erwachsen sind, abzulegen. Wir sind nämlich erwachsen, weil die ganze Fülle Gottheit, Christus, der Heilige Geist einfach in uns wohnt und in uns regiert. Er hat Wohnung in uns genommen. Und weißt du was? Es macht nichts aus, wenn du nicht spielen kannst, wenn du dieses Schachspiel nicht kennst, weil er hat nämlich seine Spielregeln, seine Rechtsbestimmungen und Verordnungen in dein Herz auf fleischerne Tafeln geschrieben. Es ist in dich gelegt, alles wie es abzulaufen hat und das hast du selber schon so oft erlebt, weil du ganz genau weißt, eigentlich geht's so. Weil dein Innerstes so schreit, wie du es machen sollst und es ist doch nur dieser blöde Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und wenn du weißt, ich habe gewählt, ich habe das Licht gewählt. Der Sieg ist in mir. Ich sieg, wenn ich einfach sage, verschwinde, weißt du, diesem Heini. Weißt du, er ist sowas von, der spielt sich wirklich auf. Weißt du, und es ist so eine Zeit, wo wirklich keiner weiß, was jetzt morgen kommt. Und es weiß ja keiner. aber der in uns weiß es. Weißt du, und der weiß auch, dass die Zeiten nicht so rosig immer sind. Und da haben wir auch keine Verheißung dafür. Aber die Verheißung ist, und das hat er mir so klar gesagt, du ziehst und gewinnst. Du gehst vorwärts, so wie Irina gesagt hat, zur Gewinnung des Lebens. Vorwärts, vorwärts. Und wir schauen drüber hinaus, weißt du, drüber hinaus. Das ist wichtig. Die erwachsenen Söhne, die schauen drüber hinaus. In den Reich des Geistes. Dort, weißt du, was hier abgeht, ist ja nur der Abgrund. Glanz ist ja nur der Versuch, der Versucher versucht, alles nachzuahmen, was Gott schon in die Wege geleitet hat, was Gott schon vorbereitet hat. Weißt du, Gott ist mächtig am Wirken. Wir denken, was ist los? Aber er ist mächtig am Wirken. Und wir sind so drauf und wir stehen fest und wissen, wer wir sind, was wir sind, aus wem wir sind, für was wir sind. Weißt du, sein Leib, alles aus ihm, durch ihn und zu ihm hin. Aus ihm, durch ihn und zu ihm hin. Und da gehen wir und sagen, Herr, öffne mir die Augen des Herzens. Öffne mir, zeig mir, ich will sehen, was abgeht. Ich will da rein, wie der Josua auch gesagt hat, auf diese neue Ebene, eine neue Ebene. Es ist uns eröffnet. Wir sind da. Er hat uns da reingesetzt. Lass dir die Augen öffnen. Ich will sehen, was im Geist abgeht. Ich will sehen. Ich will mich nicht mehr abhalten lassen von dem, was der Teufel mir hier vorspielt. Ich will es nicht. Ich habe die Schnauze voll. Ich will wissen, was Gott vorhat. Ich will den Sieg sehen. Ich will es sehen. Weißt du, und er braucht uns hier auf dieser Erde. Er braucht uns. Deswegen hat er in seinem Wort geschrieben, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass solche da sind wie du und ich und aufstehen auf den eigenen Beinen. Weißt du, verlass deinen Familienclan. Verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich nicht auf den Pastor. Jetzt hat er nicht genug für mich gebetet. Jetzt hat er, was ist los? Oder auf deine Schwester. Sie hat gar nicht nach mir geguckt. Sie hat mich gar nicht. Was soll ich jetzt machen? Welchen Bruder kann ich jetzt fragen? Hey, du hast den Bruder in dir. Es ist alles in dir. Geh mal selber da rein. Geh, leg dich ins Zeug. Wir sind da, um zu gehen. Wir sind da, um zu stehen. Wir sind da, um das Königreich des Lichts aufzubauen. Und diesem kleinen Gegner, weißt du, der sich so mächtig aufspielt, den setzen wir schachmatt, dass er keinen Zug mehr tun kann. In Jesu Namen. Amen. Wow, so stark, Halleluja, preist den Herrn, ihr Lieben, Gott redet zu uns, ich sag's euch, Halleluja, das ist der Hammer, Halleluja, Halleluja, darf ich noch einen Scheit drauflegen zum Schluss, Halleluja, weil es passt zu all dem, was gesagt worden ist, lauter wunderbare, starke Predigen heute Abend, Halleluja. Und ich lese dir einfach zum Schluss eine Stelle vor, die mir Gott heute Morgen gegeben hat. Und zwar aus 1. Korinther 16, 13, da heißt es, wachet. Amen. Sag mal, wachet. Wachet. Die Amplified-Übersetzung sagt, seid geistlich wach oder seid aufmerksam und wachsam. Ja. Seid wach, erkennt, was die Stunde geschlagen hat, mit anderen Worten. Ja. Erkennt die Zeit. Und dann das Zweite. Zuerst erkennt die Zeit. Und dann das Zweite, und das ist schon ein paar Mal gesagt worden im Prinzip, steht fest im Glauben. Amen. Steht fest im Glauben. Sagst du jemandem um dich herum, steh fest im Glauben. Halleluja. Erkenne, was die Stunde geschlagen hat und dann steh fest im Glauben. Und die Amplified sagt hier, halte das Vertrauen und die heilige Leidenschaft aufrecht, die aus dem Glauben hervorkommt und ein Teil von ihm ist. Amen. Und dann geht sie weiter, das steht in der Elberfelder, heißt es, seid mannhaft und mutig, sagt die Amplified noch dazu, seid stark, alles bei euch geschehe in Liebe. Also, das Erste ist, wir müssen erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Weil es ist an der Zeit, dass der Leib Christi aufwacht, wachet, sagt er, aufwacht und erkennt, was die Stunde geschlagen hat. Weißt du, wenn er sagt, wachet, dann heißt es nicht, schlaft nachts nicht mehr, bleibt die ganze Nacht auf, ja, braucht keinen Schlaf mehr oder macht Schlaffasten oder was auch immer. Das meint er damit nicht, sondern er meint, lasst euch eine klare Sicht geben, was passiert. Und dazu gehört zum ersten einmal zu erkennen, wie verwirrt die Welt ist. Amen. Wie verwirrt die Welt ist. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Sie ist in dieser Zeit verwirrter denn je. Sie ist verwirrter von Ängsten. Seit einem Jahr wird die Welt verwirrt von Ängsten. Es ist heute genau ein Jahr, das, ich meine, für Deutschland bis zu dem Zeitpunkt vollkommen unvorstellbar. Vor einem Jahr wurden Gottesdienste verboten in Deutschland. Stell dir mal das vor. Unvorstellbar, noch zwei Wochen davor für mich unvorstellbar. Aber die Angst hat es möglich gemacht, dass in Deutschland Gottesdienste verboten wurden vor einem Jahr, verwirrt von Angst, sage ich nur. Verwirrt von Angst. Verwirrt von Angst, verwirrt von Panik, verwirrt auch von Geistern, die durch Medien und die im Politischen hochgeschossen werden, im Hintergrund, wie auch immer, weißt du, verwirrt im geistlichen Luftraum. Paulus sagt, Gott gibt ihr oder Gott lässt zu, dass sie unter einen Geist des Irrwahns kommen. Ja. Irrwahn, und damit meine ich jetzt nicht nur diese Corona-Sache, sondern auch generell, weißt du, Verwirrung, das Gute wird böse genannt, das Böse wird gut genannt. Sie bekämpfen das, was ihnen eigentlich prophetisch Sicht geben würde, was ihnen eigentlich zeigen würde, schaut mal, da müsst ihr mal drauf achten, da wäre mal ein Defizit, aber anstatt darauf zu schauen, gehen sie wie vernagelt und bekämpfen einfach all das, wo wirklich die prophetische Stimme drin wäre. Weißt du, das ist der Geist des Irrwahns. Wir dürfen das erkennen. Es war jetzt interessant, ich hatte heute Nacht, habe ich geträumt und als ich aufwachte, habe ich mich nur an eine Sache erinnert, beziehungsweise es war beim Aufwachen so klar und zwar ein Datum, das war total interessant, es war ein Datum und ich sah im Traum, sah ich dieses Datum 9.6.1942 und ich habe keine Ahnung, was am 9.6.1942 war, weil da habe ich noch nicht gelebt. Und so genau kenne ich mich jetzt in der Geschichte auch nicht aus, dass ich jetzt genau an diesem Datum wüsste, ein paar Daten kenne ich in der Geschichte, aber 9.6.1942 hat mir nichts gesagt. Aber es war so klar und ich wusste, als ich aufgewacht bin, ich muss im Internet googeln, was ist am 9.6.1942 passiert. Und das Erste, was aufpoppte und egal, wie ich es, in welcher Maschine ich es gegoogelt habe, das kam immer sofort für diesen Tag, war, an diesem Tag hat tatsächlich die deutsche SS damals in Tschechien ein Dorf ausgelöscht, also die Menschen dort alle erschossen, es war ein tschechisches Dorf, Lidice hieß dieses Dorf, weil ein SS-Mann dort ermordet worden war von Partisanen. Und am selben Tag, auch am 9.6.1942, wurde in Berlin eine Trauerfeier für diesen SS-Mann abgehalten. Und bei dieser Trauerfeier sprach der SS-Führer, der Heinrich Himmler, und er sprach bei dieser Trauerfeier darüber, dass es darum geht, das Christentum in den Herzen der Menschen auszumerzen. Also diese Rede kannst du heute noch nachlesen. Er hat gesagt, wir müssen praktisch diese Grundlagen des Christentums aus unserem Herzen ausmerzen, weil es macht uns schwach und es lässt uns nicht das tun, was getan werden muss. Und wir müssen zurückkehren zum Ahnenkult und zum germanischen Götterkult. Götterkult hat er nicht gesagt, aber ja, wir glauben an einen Gott, aber letztendlich ist es dieser germanische Gott und so weiter. Ja, also er hat praktisch in dieser Rede dazu aufgefordert, es war wie ein antichristlicher Geist direkt durch ihn gesprochen und er hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass in Deutschland und in Europa, damals war ja fast ganz Europa von Deutschland besetzt, wir müssen dafür sorgen, dass der Geist des Christentums ausgerottet wird. Und es war interessant, ja? Ich meine, und ich hatte dieses Datum, ja? Ich wusste nicht, was an diesem Datum war, also habe ich daraus geschlossen, dass Gott mir sagen will, wach. wachet, erkennt, was die Stunde geschlagen hat. Der antichristliche Geist versucht, genau in diese Richtung, verstehst du? Und heute sind die politischen Konstellationen vollkommen andere und heute ist es nicht Heinrich Himmler und heute hat es auch nichts mit rechtsradikal zu tun in erster Linie, sondern es geht heute um eine völlig andere Richtung, aus der das Ganze kommt. Aber es geht letztendlich darum, christliche Grundwerte, christliche Grundlagen, den Geist Jesu Christi, den Geist der Bibel, die biblische Wahrheit aus den Herzen der Menschen zu eliminieren. Das ist das erklärte Ziel letztendlich vieler Medien. Sie würden es nicht so sagen. Sie sagen, ja, bestimmte Aspekte des Christentums sind okay, aber andere Aspekte wieder nicht. Ja? Und so versucht dieser Geist, das auszumerzen. Und Paulus sagt, seid wachsam, ja, seid wachsam. Aber was kommt als Zweites? Erkennt nicht nur, was die Stunde geschlagen hat, im Sinne von, oh, okay, der Geist des Antichristen, es wird alles immer finsterer, jetzt wird das Christentum bald ausgemerzt. Nein, er sagt, steht fest im Glauben. Amen. Sagt, steh fest im Glauben. Weißt du, und das gilt nicht nur im Großen, sondern es gilt auch in deinem Leben, wo der Feind deine Berufung verhindern will, wo der Feind dich als Sohn Gottes verhindern will. Weißt du, das ist auch der antichristliche Geist. Er versucht, Gott im Menschen zu verhindern. Vielleicht bist du nicht in der Politik irgendwo oder du bist vielleicht auch nicht jetzt ein geistlicher Leiter für Gemeinden oder was auch immer, sondern du stehst in deinem Berufsleben dein Mann. Aber weißt du, auch da will der Feind dich verhindern. Sei nüchtern, wache, sei dir dessen bewusst, aber dann steh fest im Glauben. In welchem Glauben? In dem Glauben, von dem in 1. Johannes 5, Vers 4 die Rede ist, nämlich alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Halleluja. Weißt du, Der Feind mag sich großartig gebärden, der Feind mag großartig schreien, der Feind mag sich aufblasen. Aber am Ende gilt, er hat bereits verloren, bevor er überhaupt geredet hat. Was ist interessant, als Himmler am 9.06.1942 diese, ich sag mal, blasphemische Predigt hielt, das war eine Beerdigungspredigt eigentlich von ihm, ja, eigentlich eine blasphemische Predigt hielt, als er diese Predigt hielt, da hatte er schon verloren. Sogar historisch gesehen war zu diesem Zeitpunkt aus militärischer Sicht der Krieg bereits verloren. 3 Jahre später war Himmler tot, 3 Jahre später war Hitler tot, 3 Jahre später war dieser Geist am Ende. Ja. Verstehst du? Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Steht fest im Glauben. Weißt du, was jetzt noch gegen dich steht? Was jetzt noch gegen Gott steht in deinem Leben oder in deinem Umfeld? Was jetzt noch gegen Jesus steht in unserem Land, in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz oder in Europa? Was jetzt noch steht, wird morgen gefallen sein. Wenn wir stehen im Glauben, Halleluja, steht fest im Glauben, haltet das Vertrauen und die heilige Leidenschaft aufrecht, die aus dem Glauben hervorkommt und ein Teil von ihm ist. Amen. Also fest im Glauben stehen heißt fest in der Leidenschaft Gottes stehen. Also Glaube ist Leidenschaft. Glaube ist nicht einfach, ja, ich glaube, ja, irgendwie wird es schon gut werden. Ja, da bleibt uns ja nichts anderes mehr übrig, als Gott zu vertrauen. Nein, weißt du, steht fest im Glauben heißt, mit Leidenschaft gehen wir vorwärts und wir lassen uns nicht einschüchtern und wir lassen uns nicht stoppen, sondern wir gehen umso offensiver voran, je schärfer der Feind sich gebärden mag, je lauter er brüllen mag, je mehr Verwirrung, je mehr Irrsinn er in die Luft blasen mag, umso entschiedener und leidenschaftlicher gehen wir vorwärts und sagen die Wahrheit. Amen. Halleluja. Denn 1. Johannes 4, Vers 4, genau ein Kapitel weiter vorne, das kannst du dir immer gleich dazu denken. 1. Johannes 4, Vers 4, wie heißt es da? Pass auf, ich lese, wie war der erste Teil, den du mir vorher sagtest? Genau, beziehungsweise, nee, davor noch, Halleluja, ich muss nachlesen, damit ich die Formulierung genau habe. Halleluja, pass auf, da heißt es, Da heißt es, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch bekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Seid wachsam. Lasst euch nicht einlullen, ihr Christen in Deutschland. Seid nicht so blöd zu denken, es geht automatisch alles immer nur so gut weiter. Wir werden automatisch immer Freiheit haben, das Evangelium zu verkünden. Wir werden automatisch immer ein Land des Wohlstands und der Freiheit und der Religionsfreiheit einfach automatisch sein. Werdet wach, das ist nicht unbedingt so. Denn der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme, ist schon in der Welt, sagt Johannes. Und jetzt kommt es aber, Vers 4. Jetzt sagt er, ihr aber seid aus Gott, Kinder. Und ihr habt sie überwunden. Die Geister des Antichristen, von denen redet er nämlich. Ihr habt sie überwunden, ihr habt die antichristlichen Geister. Ihr habt die Geister, die gegen eure Berufung standen. Ihr habt die Geister des Verklägers der Brüder in eurem Leben. Ihr habt die Geister, die euch widerstehen, euch aus der Bahn werfen wollen, euch verwirren wollen, euch durcheinander bringen wollen. Ihr habt sie bereits überwunden. Warum? Weil der, welcher in euch ist... Halleluja, du hast es gehört heute Abend, du musst wissen, wer in dir lebt. Du musst wissen, wer du bist in Christus, weil der, der in euch ist, größer ist. Sag mal größer. Größer als all die antichristlichen Geister da draußen in der Welt. So viel größer. Halleluja. So viel größer. Auch du über Livestream. Der, der in dir ist, ist so viel größer als jeder Geist, der in der Welt ist. Halleluja. Ach. Shakarabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabak Die Ägypter, die ihr heute noch seht, die werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr sehen. Weißt du, den Himmler, den man am 9.06.1942 noch sah, wie er sich groß aufspielte, den werden wir in Ewigkeit nicht mehr sehen. Amen. Den antichristlichen Geist, der sich heute in unserem Land aufmacht, heute aus einer ganz anderen Richtung. Weißt du, das ist ganz interessant, das finde ich auch interessant, historisch ist interessant. Und auch im Hinblick auf diese Bibelstelle, weil hier heißt es ja, Paulus sagt ja, seid mannhaft. Das ist interessant, weißt du, Christentum hat etwas Mannhaftes an sich. Hat einen mannhaften Aspekt. Was heißt, was meint er damit, seid mannhaft? Mit mannhaft meint er, steht fest. Und weißt du, das ist heutzutage ein Geist, der unter, ich sag mal, zumindest unter Generalverdacht steht. Also heute in der westlichen Welt wird alles, was wir normalerweise eher als weiblich bezeichnen würden, wird vergöttert und alles, was mannhaft ist, wird kritisch beäugt und wird tendenziell runtergedeckelt und runtergehaut. Damals zur Zeit von Himmler war es genau das Umgekehrte. Da haben sie alles vergöttert, was männlich war und haben alles runtergehaut, was weiblich war. Deswegen hat er gesagt, wir müssen das Christentum ausmerzen, weil es ist zu sanftmütig, es ist zu, die Liebe, das ist zu schwach, das macht uns schwach. Verstehst du? Das war genau die umgekehrte Richtung. Aber ich sag dir was, beides ist genauso antichristlich, weil in Christus kommen die männlichen und die weiblichen Anteile, Schöpfungsanteile zur vollkommenen Harmonie und zur vollkommenen Einheit und beides gehört da hinein. Amen. Und wenn die eine Seite, weißt du, wenn der eine Aspekt eliminiert wird, wenn nur noch Härte gepredigt wird, so wie damals im Dritten Reich, verstehst du, dann ist das antichristlich, weil Jesus nicht so ist. Aber genauso ist es antichristlich, wenn immer gesagt wird, alles, was irgendwie stärker ist, alles, was Klarheit ist, alles, was absolut ist, alles, was sagt, jawohl, so ist es und nicht anders, weil es steht im Wort Gottes geschrieben und da gibt es nicht irgendwie, ja, aber das nehmen wir auch noch mit hinein und da gibt es auch noch einen Kompromiss und da sind wir tolerant und da machen wir dieses und jenes, verstehst du? Wo das abgelehnt wird, weißt du, das ist auch ein antichristlicher Geist. Und wir sind tatsächlich heute, und das muss wirklich, wenn du wirklich wissen willst, in was für einer Zeit wir leben, dann kannst du es am besten so beschreiben. Wir sind heute in einer Zeit, in der der antichristliche Geist genau in der gegenteiligen Weise aufsteht, wie damals zur Zeit des Dritten Reiches, aber letztendlich genauso antichristlich ist in seinem Ursprung. Amen. Aber genauso wie damals wird er auch heute fallen. Amen. Die Ägypter, die ihr jetzt noch seht, werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr sehen. Amen. Dies ist der Sieg, der die Welt überwinden wird in der Zukunft. Ha? Wer hat dem Martin zugehört? Oder dem Josu? Halleluja. Nein, nicht dies ist der Sieg, der die Welt überwinden wird, sondern dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. In ihm habt ihr sie bereits überwunden. All die Geister, all die Mächte, all die Gewalten. In Christus, heißt es im Kolosser 2, heißt es, in Christus sind sie bereits im Triumphzug einhergeführt. Und in Christus seid ihr Teil dieses Triumphzuges. Und sie werden in eurem Schatten sozusagen, in eurem Windschatten werden die Geister und die Mächte einfach nur so einhergeführt. Halleluja! Oh! Wer ist bereit, ein bisschen zu triumphieren in dieser Zeit? Halleluja! Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Halleluja! Auch hier über Livestream. Weißt du, jetzt ist die Zeit zu triumphieren. Jetzt ist die Zeit, im Triumphzug einherzuziehen. Weißt du, und hinter uns, was ist der Schwanz? Wir sind der Kopf. Wer ist der Schwanz? All diese Geister. Also das ist das Bild des Triumphzuges. Vorne da, wo der Kopf ist, da sind die Sieger. Und hinten am Schwanz, da sind die Verlierer. Amen. Und das sind die Geister des Antichristen. Und das sind die Geister, die gegen dich stehen. Das sind die Geister des Verklägers der Brüder. Das sind die Geister, die dich versuchen, irgendwie aus deiner Berufung zu bringen. Das sind die Geister, die dich versuchen, irgendwie draus zu bringen oder zu verwirren. All diese Geister führst du in Christus im Triumphzug mit dir, wo auch immer du hingehst. Halleluja. Alles, was du tun musst, ist einfach nur feststehen. Sag nochmal zu irgendjemandem in deiner Nähe, ich stehe fest. Halleluja. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir im Geist feststehen, Herr. Feststehen angesichts von jeglichem antichristlichen, antigöttlichen, gegen unsere Berufung gerichteten Geist in dieser Zeit. Danke, Herr, dass wir mannhaft sind, Herr. Und wir trauen uns, mannhaft zu sein. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Halleluja. Ja, danke, Herr, für einen mannhaften Leib Christi, Herr, der steht, nicht so einen schwachen, der von jedem Wind hin und her getrieben wird und nicht weiß, was er will und nicht weiß, wofür er steht. Und wenn sie von der Welt, wenn der Löwe nur laut genug brüllt, dann sagt er, oh ja, gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Doch, wir meinen das, was das Wort Gottes sagt. Wir meinen es genauso, wie es da steht und kein bisschen anders. Halleluja. Und wem es nicht gefällt, sorry, aber wir meinen es wirklich so. Amen, das ist wichtig, steht fest. Halleluja. Danke, Jesus, Herr, für diesen Geist der Mannhaftigkeit. Danke, dass du hier Söhne und Töchter hervorbringst. Auch hier an diesen Abenden, an den Intensivabenden in der Glory Life Schule überhaupt, in dieser Bewegung deines Geistes, Herr. Danke, dass du Söhne und Töchter hervorbringst. Auch die, die jetzt zuschauen über Livestream, Herr. Danke, Herr, dass du Söhne und Töchter hervorbringst, Herr. Die in Kühnheit stehen, Herr. Die in Kraft stehen, Herr, die in Klarheit stehen, Herr. Herr, die siegreich stehen, Herr. Die sich nicht beeindrucken lassen, von welchem Geist auch immer, sondern die mannhaft sind, die stark sind. Ja, die durchschauen, die sehen, die wachsam sind, die es erkennen, deren Augen geöffnet sind. Aber die gleichzeitig angesichts des Tobens des antichristlichen Geistes sagen, dies ist der Sieg, der diesen Geist längst überwunden hat. Mein Glaube, Halleluja, Halleluja, größer ist der, der in mir lebt, als der, der in der Welt ist. Sag es einfach mal mit mir, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Größer ist er, stärker ist er, Halleluja. Danke, Vater, für diese Armee des Glaubens, die du jetzt aufrichtest. Danke für diese Armee, die jetzt marschiert, Herr. Oh, danke, Jesus, danke für Joels Armee, Herr, die jetzt in dieser letzten Zeit aufgerichtet wird und den Standard aufrichtet gegen alle anderen Geister und Mächte, Herr, in Jesu Namen. Und sie marschiert durch, weil wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir sind von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Du bist der Herr der Armee. Du bist der General, der uns vorangeht, Herr. Und wir folgen dir, Herr. Du bist der König der Könige. Ja, du bist der weiße König. Und du hast den schwarzen König schon schachmatt gesetzt, Herr. Und wir spielen dein Spiel. Und kein anderes. Halleluja. Nicht, Mensch, ärgere dich nicht und ich fang den Hut. Danke, Jesus. Das ist wirklich wichtig. Manche Christen spielen noch, Mensch, ärgere dich nicht. Ah, der hat mich geärgert. Ich will nicht mehr, ich spiele nicht mehr mit. Das ist so wie die Kinder. Ich weiß es, wie es war, als wir Kinder waren. Also, hat er noch deinen letzten Mann noch rausgeschmissen und hat gesagt, ich spiele nicht mehr mit, ich mag nicht mehr. Alle Dinger weggepfeffert. Nein, wir spielen nicht, Mensch, ärgere dich nicht, sondern wir setzen den Feind schachmatt. Amen. Wir sind mannhaft, wir sind stark, wir sind keine Wimps, wir sind keine Schluffis, wir sind keine Schlurchis, sondern wir sind starke Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Und du über Livestream genauso. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Wuhu. Oh, Glory. Glory! Oh, Halleluja! Wow, was für ein Abend! Halleluja! Was für ein Abend, du! Ich sag dir, den wird der Teufel so schnell nicht vergessen, du! Halleluja! Preist den Herrn! Und jetzt darfst du nur eins oben draufsetzen und dem Teufel vollends den Kopf zertreten, indem du gibst, Halleluja, indem du hineinsäst und indem du sagst, okay, und meine Finanzen gehören auch noch Gott, das gebe ich ihm auch. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen, wie der Josu gesagt hat. Wer es versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Also ich gebe ihm meine Finanzen, ich tue auch mit meinen Finanzen, was er sagt. Also, und das ist dann vollends das endgültige Ende für den Teufel, wenn du da auch noch auf Gott hörst, anstatt auf dein Fleisch. Halleluja. Also tu es, frag ihn, Heiliger Geist, was soll ich geben heute Abend? Was soll ich säen heute Abend? Was soll ich hineingeben in diesen Boden? Was er dir zeigt, das tu, wenn du hier bist, per Verpflichtungserklärung oder in Bar. Wenn du Livestream zuschaust, dann per Überweisung, per PayPal oder per Visa-Card oder Kreditkarte. Die Infos sind angezeigt. Tu einfach, was er dir zeigt. Wir geben dir einmal durch und dann hau dem Teufel nochmal so richtig eins drauf. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, Glory. Oh, Glory. Halleluja. Oh, Glory. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, Shakarabasan, da. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Hier schrieb mir jemand nach dem Gottesdienst jetzt in Hamburg. Sie schreibt hier, am 7.3.21 in Hamburg hat Pastor Georg für Heilung einer Hüfte gebetet. Ich hatte schon ein paar Tage ziemliche Hüftschmerzen. Mit einem Mal sah ich eine alte Ölkanne mit einer langen Tülle. In der Kanne ist Jesu Blut. Mit dieser Blutkanne wurde meine Hüfte beträufelt. Die Schmerzen in der Hüfte sind weg. Halleluja. Jedes Mal, wenn jetzt irgendwo anders Schmerzen auftauchen, nehme ich diese Blutkanne in Gedanken und beträufle diese Stelle mit dem Blut Jesu. Danke, Jesus. Amen. Ist das nicht wunderbar? Da hat sie nicht nur eine Heilung bekommen, sondern sie hat auch eine Offenbarung gekriegt, die sie wiederum weiterbringt, auch in anderen Situationen. Und jemand anders schreibt auch noch nach dem Gottesdienst in Hamburg, sie schreibt, habe meinen Papa gefunden. Halleluja. Sie schreibt, schon längere Zeit beschäftige ich mich mit meinem Herzen, das nach Sprüche 4,23 die Quelle des Lebens ist, also das Herz. Am 7. und 8. März war ich in Hamburg zum Gottesdienst. Dort wurde auch der Wind der Veränderung freigesetzt. Jetzt am Montag überführte mich der Heilige Geist, dass ich unbewusst mein Herz vor der Liebe des Vaters verschlossen hatte. Daraufhin weinte ich, weil ich so viel Liebe meines Vaters nicht empfangen hatte, also in der Vergangenheit. Die meiste Zeit meines Lebens bis jetzt war ich mit Überleben beschäftigt. Anschließend lachte ich darüber, dass die Liebe des Vaters so groß ist und dass jedes Problem dagegen unbedeutend erscheint. Ich freue mich auf eine super Zukunft mit meinem himmlischen Papa. Halleluja. Ist es nicht stark? Amen. Sie hat Gott kennengelernt als den, der größer ist als alle Probleme und alles andere. Und jemand anders schreibt auch noch aus Hamburg, sie schreibt, am 6.12.2020 in Hamburg hat Georg gebetet, das war, als wir das letzte Mal da waren, dass Sorgen um Verwandte, die einer Verschwörungstheorie aufgesessen sind, verschwinden und die Verwandten wieder die Wahrheit sehen. Meine Sorgen verschwanden sofort bei dem Gebet, also im Dezember, und inzwischen sehen unsere Verwandten wieder klar und noch besser, sie haben Jesus ins Zentrum gestellt. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. So viele Zeugnisse. Am Donnerstag lese ich noch mehr vor, aber jetzt segnen wir die Sammlung. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Teilhaber in deiner Armee, für jeden Sohn, für jede Tochter Gottes, der mannhaft, die mannhaft und stark ist in dir, Herr. Danke, Vater, wir sind auch mannhaft und stark im Geben, Herr. Wir setzen dein Reich an erste Stelle, Herr. Und wenn wir das tun, Herr, dann wird uns alles andere hinzugefügt werden. Und so danke ich dir, Herr, für deine göttliche Versorgung. Ich danke dir für deine Fülle und deinen Überfluss, für jeden Einzelnen, der heute Abend gegeben hat, hier live und über Livestream. Ich danke dir, Herr, dass du die Saatkörner nimmst, Herr. Und dass du sie multiplizierst, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Danke für gewaltige Wunder, die hervorkommen, Herr. Danke, Herr, dass jetzt die Zeit der größeren Wunderwerke ist. Diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und größere darüber hinaus. Und dies ist diese Zeit des Glaubens. Und deswegen einfach streck nochmal deine Hände aus. Ich setze über dir frei die Zeit der größeren Wunderwerke. Du tust die Dinge, die Jesus getan hat und größere darüber hinaus. Du heilst die Kranken, du befreist die Gebundenen, du wächst die Toten auf. Halleluja, umsonst hast du es empfangen, umsonst gibst du es weiter. Du stehst fest in dieser brennenden Leidenschaft. Oh, so wie Irina dieses Lied, das wir singen, ich brenne, brenne mit der Liebe, ich brenne. Ich brenne, brenne mit der Liebe, bring dein Licht in diese Welt. Halleluja, so bringen wir offensiv das Licht Gottes in diese Welt hinein. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Preist den Herrn, dann gebt mir Jesus die Ehre. Komm, Halleluja. Und dann gebe ich euch zum Schluss noch die Ansagen. Jetzt am Donnerstag haben wir um 17.30 Uhr Treffen im Gebetsraum zur Schatzsuche mit Manuela vor dem Glory Life Schulabend. Und da werden wieder einige Schätze gefunden werden. Wer sucht, der findet. Halleluja. Und um 19 Uhr geht es dann hier los, ab 19 Uhr Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Das ist die Zeit, weißt du, wo wir fest im Glauben stehen für die Bewegung Gottes. Weißt du, wenn der Feind kommt wie ein mächtiger Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard gegen ihn auf. Und der Standard gegen den Feind ist die Ausgießung des Geistes Gottes, ist das Erweckungswirken Gottes, ist die Kraft Gottes. Halleluja. Und wann kommt diese Kraft Gottes? Wir haben es heute Abend so oft gehört. Nicht morgen. Sondern jetzt und hier und bei dir. Sag mal jetzt und hier und bei mir. Im Anschluss an das Gebet 19.30 Uhr, Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer. Seid möglichst live hier mit dabei, dann könnt ihr bei den Aktivierungen noch besser dabei sein. Ansonsten natürlich über Livestream für alle Schüler. Angemeldet werden kann man auch noch in zur Schule über unsere Schulhomepage schule.glorylife.net. Du kannst dreimal kostenlos schnuppern und dann musst du dich fest anmelden und bist dabei. Am Freitag haben wir um 19 Uhr wieder Connected, der besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Das wird auch wieder eine gewaltige Zeit. Und dann am Sonntag um 10 Uhr wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum, parallel Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppen. Anmeldung 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Lade ein deine Freunde, Bekannten, Verwandten zu diesem besonderen Ereignis. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es wieder einen Empfang geben, unseren monatlichen Empfang für alle, die neu zu Glory Life dazugestoßen sind in den letzten Wochen mit Irina und mir im Café-Bereich. Und nächsten Dienstag, Achtung, ab 19 Uhr wieder Gloryhäuser, Mini-Gottesdienste an verschiedenen Orten der Region und darüber hinaus. Ja, auch während der ganzen Lockdown-Regeln, wo ja eh keiner mehr durchblickt, was jetzt in welcher Region gerade gilt. Aber egal, Gloryhäuser finden auf jeden Fall statt. Egal welcher Landkreis, egal wo, Gloryhäuser finden statt mit Infektionsschutzkonzept. Die Liste aller Gloryhäuser hängt an der Pinnwand aus, findest du im Aufbruch, findest du auf der Homepage und so weiter. Du bist herzlich willkommen. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann nochmal eine Vorschau am Sonntag in 14 Tagen, also am 28. März, beziehungsweise jetzt ist schon Sonntag in einer Woche eigentlich. Am 28. März findet zum ersten Mal unsere Business Glory Lounge statt für alle selbstständigen Angestellte in Leitungsebenen oder alle, die sonst vom Herrn einfach auf dem Herzen haben, in ihrem Business-Umfeld etwas zu bewirken und zu verändern, mit geistlichen Impulsen, Austausch mit den anderen, Gebet, Aktivierung, Zuteilungen rund um das Thema Business. Das Ganze startet etwa 45 Minuten nach Ende des Wundergottesdienstes hier im Hauptsaal. Wer da dabei sein möchte, bitte bei Christian Schilling, der hier vorne sitzt, anmelden oder per E-Mail natürlich auch Christian, glaube ich, .schilling@glorylife.de. Ja, genau, das sage ich immer ganz einfach. Die meisten unserer Mitarbeiter kannst du einfach erreichen. Vorname.nachname@glorylife.de. Okay. Jetzt weiß man von jedem die E-Mail-Adresse, genau. Okay, haben wir das auch geklärt. Gut. Zweite Vorschau. Am Sonntag, 2. Mai, ist wieder unsere nächste Taufe. Wenn du noch nicht als Erwachsener getauft bist, aufgrund deines Glaubens, melde dich so schnell wie möglich mit dem blauen Formular am Welcome-Tisch an und du bist dabei. Der Termin für das Taufvorgespräch ist der 25. April nach dem Gottesdienst. Alles Weitere in unserem Infoblatt für März, April. Alle weiteren Informationen, was sonst in eurem Umfeld läuft, auch über unser Büro natürlich, zu den üblichen Bürozeiten. Wir haben die verschiedenen Bürozeiten. Hier sind jetzt die Zeiten für Beratung und Gebet noch eingeblendet. Zusätzlich zu den Bürozeiten, die du auf unserer Homepage findest und auch im Aufbruch, gibt es diese speziellen Zeiten für Beratung und Gebet. Unter unserer Büronummer kannst du da anrufen und Gebet empfangen. Genauso kannst du einen Besuch bekommen, soweit es erlaubt ist, durch unseren Heilungsbesuchsdienst. Du kannst dich daran wenden, und zwar durch besuchsdienst@glorylife.de. Okay, dann wird dich jemand vom Heilungsteam kontaktieren. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt gehen wir mächtig voran. Amen. Halleluja. Mit der Leidenschaft Gottes, mit dem Glauben Gottes, mit der Liebe Gottes. Amen. Der Schluss von Paulus heißt, alles aber geschehe in Liebe. Amen. Also das ist die göttliche Mannhaftigkeit, ist immer kombiniert mit Liebe. Amen. Und in dieser Liebe gehen wir vorwärts und nehmen das Land ein. Halleluja. Ihr seid gesegnet. Habt den allerbesten Abend auch hier über Livestream. Halleluja. Danke, Vater, für dein mächtiges Wirken heute Abend. Ja, nimm den Segen Gottes mit und breit's aus und gib einfach Jesus alle Ehre. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Ihr seid einfach die Besten. Ihr seid die Armee Gottes in dieser Zeit. Weißt du? Euch hat er auserwählt. Uns hat er auserwählt. Was für ein Vorrecht, seine Sondertruppe zu sein. Halleluja. Preist den Herrn. Seine Armee zu sein. Diejenigen, die vorangehen und das Land verändern. Amen. Die beste Zeit. Halleluja.